Du wirst geboren in Deutschland, Anfang letztes Jahrhundert. Nichts zu tun mit Gesocks, das am Wegrand rumlungert. Blaues Blut, keiner vom einfachen Volk, ein Mann mit Ansehen, Ehre und Stolz. Leute wie du werden gebraucht, Mut zur Tat. Und am Start für dein Land stets ein guter Rat. Von der Volksgemeinschaft begeistert, steigst du steil auf in der Reichswehr. 39 kannst du keinen Grund erkennen, um zu denken, bist dabei im Kampf gegen Untermenschen. Total überzeugt in den Krieg und gesiegt. Aber du merkst das, mit dem Krieg wird zu viel. Und du zögerst doch, du bleibst ein echter Mann. Denkst nach, wie du dich vor der Niederlage retten kannst. Und du bringst das Opfer, bringst die Bombe hin, es misslingt und du wirst erschossen. Ein Mann, ein Patriot und du gingst deinen Weg. Ein deutscher Held für die deutsche Identität. Alle haben dich im Kino gesehen und Deutschland darf dank dir in Kriege ziehen. Geschichte wird gemacht. Also mach sie oder du wirst verschwinden. Also mach sie oder du wirst geboren in Deutschland, Anfang letztes Jahrhundert. Viel mehr weiß ich nicht, ist auch kein Wunder. Keine reichen Eltern, du machst alles selbst. Eine Frau ohne Ansehen, ohne Macht, ohne Geld. Plus die falsche Religion, falsche Meinung und im Endeffekt völlig falsche Existenz. 35 Bus ist offiziell und die Deutschen lehren, du bist eine Bedrohung für die deutsche Ehre. Du entscheidest den Mördern den Kampf anzusagen. Deine Gruppe beginnt einen Anschlag zu planen. Das Ziel, eine Ausstellung und die reine Propaganda dort. Ihr bereitet deinen Brandsatz vor. Doch du wirst verraten und du kommst in Haft. Es dauert nicht lange, du wirst umgebracht. Du bist kaum bekannt, ohne Namen, ohne Gesicht. Wer außer den Männern in Schwarz hat deinen Tod mitgekriegt? Kein Mann, kein Patriot, dich hat niemand gesehen. Ne Jüdin, Kommunistin, falsche Identität. Du bist nur ein Opfer unter vielen geblieben. Und Deutschland darf dank dir in Kriege ziehen. Geschichte wird gemacht. Also mach sie oder du wirst verschwinden. Also mach sie oder du wirst. Und du lebst jetzt. Und das ist verdammt lange her. Deine Täter, deine Opfer, alles passt immer mehr. Stauffenberg, Bundeswehr, Funktionär. Heller Hirsch hat mehr zu sagen, wenn sie nicht verschwunden wär. Deutschland, vom Opfer zum Kinoheld. Untertag Auschwitz, nochmal im Krieg zu sehen. Denn Geschichte wird gemacht, du hast gelernt und bereut. Du bist ein Land mit Ansehen, Ehre und Stolz. Ich leb jetzt und es bleibt verdammt lange her. Ich weiß so wenig von gestern, um mir alles zu erklären. Suche keine Helden, guck, ich such nur meine Leute. Menschen aus dem Widerstand von unten und Verfolgte. Ich habe nur Beat, Stift, Blatt Papier und Raps. Doch Geschichte wird gemacht, komm, wir machen sie jetzt. Geschichte wird gemacht. Also mach sie oder du wirst verschwinden.